Wir bringen heute ein Hörspiel von Gerd Hofmann, das in London im Jahr 1665 spielt und von einer der letzten großen Pestepidemien Europas handelt. Der Schriftsteller Gerd Hofmann wurde 1931 in Sachsen geboren. Nach dem Studium der Germanistik und Anglistik in Leipzig und Freiburg lehrte er an mehreren Universitäten im Ausland Literaturwissenschaft, bis er sich als freier Autor in Erding niederließ. Für sein literarisches Werk wurde Hofmann mit vielen Preisen ausgezeichnet. So erhielt er 1979 den Ingeborg-Bachmann-Preis und 1983 den Hörspielpreis der Kriegsblenden. Kurz nach Beendigung seines letzten Romans »Die kleine Stechardin« starb Hofmann 1993 im Alter von 62 Jahren. In Südengland und London brach 1665/66 eine der letzten Pestepidemien Europas aus. Die große Pest von London, wie man sie nannte, forderte 100.000 Todesopfer, davon 70.000 in den überbevölkerten Wohn- und Geschäftsvierteln. Gerd Hofmann lässt in seinem Hörspiel die Gesellschaft einer ganzen Stadt über diese Katastrophe sprechen. Den König und die Bettler, die Besitzenden und die Elenden. Und ich hatte gerade noch Zeit, mich zur nächsten Haustür zu schleppen, mich zu setzen und meine Hände zu halten. Auf der obersten der drei Stufen, wo ich dann gestorben, noch eine Weile herumsaß, in die Vorsicht in einen Kreis um mich schlugen, die Neugierigen mich begafften, der Hausherr mich verfluchte, bis der Karren kam und mich. Sie traten zu mir. Sie schauten mich an. Bis der Karren mich auflas. Was würden Sie mir sagen? Wenn sie mich zurückließen. Mich auflas. Fünf Tage vor unserem Tod wollten auch wir die Stadt noch verlassen. Doch schien er uns durch kleine Zeichen zu sagen, dass er uns zu bleiben wünschte. Also entschlossen wir uns zu bleiben. Schickten die Nachbarn, die uns einen Platz auf ihrem Wagen angeboten hatten, fort, fielen auf die Knie und legten unser Leben in seine. Was würden sie mir sagen, wenn sie mich zurückließen? Unser Leben in seine Hände. Und ich, was sollte aus mir werden? 30 Jahre hatte ich ihnen gedient. Die Kinder, die ich aufgezogen hatte, saßen schon neben dem Kutscher. Dort war der Platz für den Herrn, dort für die Herren war noch Platz auf dem Wagen für mich. Sie traten zu mir, sie schauten mich an. Was würden sie mir sagen? Wenn sie mich zurückließen, war ich verloren. Verloren. Bericht über die Pest in London, erstattet von Bürgern der Stadt, die im Jahre 1665 zwischen Mai und November daran zugrunde gingen. Aber nicht doch, meine Lieben. Was soll denn das? Bitte, liebe Freunde, wir, der Magistrat von London, sind allen Gerüchten, die uns zu Ohren gekommen, sofort nachgegangen. Und siehe, unbegründet. Die Stadt hatte, das geben wir zu, letztes Jahr im Dezember einen Fall. Wie viel? Um genau zu sein, zwei Fälle. Ausländer. Franzosen. Papisten. Die unten in, lassen Sie mich überlegen, St. Giles. Ganz recht, St. Giles. Kardinal Wolsey, der Fleischerssohn, hielt sich immer eine stark gewürzte Orange unter die Nase, wenn die Rede war von St. Giles, der feinfühlige Mann. Schließen Sie das Fenster, John. Und wir haben stets einen Knüppel zur Hand, wenn uns unsere Pflicht in diese... Lass das. Warum? Wir fanden ihn. Wieso denn ihn? Die beiden. Ganz recht, die beiden. Nachts bei einer Witwe mit den Zeichen. Jawohl, wir geben es zu. Mit den schrecklichen, den furchtbaren Zeichen. Von Gefahr kann jedoch keine Rede sein. Die Stadt ist längst über den Berg. Sie ist längst über alle Berge. Unter Dach und Fach. Die zwei wurden ohne viel Federlesen. Buh. Jedoch in geweihtem Boden. Und mit dem Segen der Kirche. Bestattet. Und nun schwamm drüber, Freunde. denn das ist 4 Monate her und seither nichts. Liebe Freunde, gar nichts. Und unten in Holborn? Bis 3 Wochen später, ganz richtig, im gleichen Haus und mit leider den gleichen Zeichen ein anderer dahinging. Gott gebe ihm Frieden. Amen. Unsere Stadt, Mai 1665, liebe Freunde, ist gesund. Nicht doch, bitte, Freunde. Es kommt aus Holland. Aus Zypern. Aus Zypern. Die Türkei. Aus Türkei. Zypern. Aus Holland. Aber Freunde, was soll denn das? Es kommt aus Holland. Aus Zypern. Die Türkei. Aus Türkei. Aus Holland. Aber nicht doch, Freunde. Ich erinnere mich, wir wohnten in Old Gate auf der linken Straßenseite. Von Leuten, die herumkamen, hörte ich, dass aus Holborn einer ins Westhaus gebracht worden wäre. Ich sagte es. Sie hatte mal wieder was gehört. Diesmal war es einer aus Holborn. Dabei wusste ich, das Westhaus stand leer. Naja, ich ließ sie er eben. Er glaubte mir natürlich nicht. Ja, sagte ich. Und wie steht's mit dem Essen? Ich hörte von einem in Drury Lane. Ich sagte es meinem Mann. Den Fisch, da sage ich, esse ich nicht. Der Fisch, da sage ich, nicht. So war er immer, als wäre ich Luft. Hast du mich nicht gehört, sagte ich, aber... Als wir dann ein paar Tage nichts mehr von der Sache hörten... Aber alles hat doch seine Grenzen. Hörst du mir denn nie zu, sagte ich. Hört mir denn überhaupt niemand zu? Naja, ich ließ sie reden. Ich schwöre, ich war drauf und dran. Dann vergaßen wir die Sache ganz. Die meisten Leute vergaßen sie. Dachten nicht mehr daran. Wollten nicht mehr daran denken. Hofften, dass sie sich inzwischen erledigt hätte. Wie erledigt? Irgendwie. Bis eines Tages in Krippel geht. Siehst du, sagte ich. Aber ein anderer, der auch in Krippel geht gewesen war, sagte, dass an der Tür kein rotes Kreuz sei. Das könnte er... Nun wusste sie gar nicht mehr, woran sie war und was sie glauben sollte. Nun wusste er gar nicht mehr, woran er war und was er glauben sollte. Immer mehr Leute wollten rote Kreuze gesehen haben. In Cheapside. In Klagenwald. Ja, sogar in der City. Siehst du, sagte ich. Aber weder ich noch sie sahen was. Und da auch in den Totenlisten nicht stand, hoffte ich. Ja, hoffte. Doch geredet wurde immer mehr. Von einem Seifensieder, der in Krippel geht, aus dem Fenster gesprungen war. Und an der und an dem man die Zeichen... Die sie ins Haus ihres Herrn eingeschleppt hätte und die ganze Familie wäre... Von einem Fall in King Street, also gleich beim Hof. Von einem Papisten, der die Seuche mit Absicht aus Frankreich gebracht und dabei ertappt worden war. Hängt sie doch auf! Nun, das mit dem Papisten glaubt er natürlich sofort. Aber da in den Totenlisten immer noch nichts. Bis die Leute anfingen zu packen. Ich erinnere mich, wir wohnten in... Siehst du, sagte ich. Komm, Vater, sagte ich, packen wir. Sie packen überall. Der König packt, Vater, sagte ich. Die Parlamente packen, das obere wie auch das untere Haus. Kein Grund zur Aufregung, meine politischen Freunde. Unser Parlament wird vorübergehend in Oxford tagen. Hörst du mich, Vater, sagte ich. Unsere Gerichte packen, die Bischöfe und die Kirchen packen. Und die ärztliche Kunst soll schon über alle Berge sein. Ein guter Arzt muss mit seinen Patienten gehen. Das liegt doch auf der Hand. Vater, sagte ich, komm, packen wir. Der Handel, sagte ich, packt. Das Geld Messias Weiner in Blackville packt. Und die königliche Börse, heißt es, wird wegen Reinigung auf unbestimmte Zeit geschlossen. Wegen Reinigung. Sehr richtig. Vater, sagte ich, hörst du nicht? Karl der Zweite, König von England, stehen am offenen Fenster unseres Turmzimmers zu Whitehall, zu dem wir allein den Schlüssel besitzen. Hier horten wir unsere Schätze, unsere Raffaels und Tizians, unsere Vasen aus Kristall, unsere Juwelen, unsere Schiffsmodelle, unsere Welt- und Länderkarten. Hier tickt unsere Uhrenkollektion in Gold und Ebenholz, in Emai und Alabaster. Die Zeit vergeht, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Majestät sind fasziniert von der Idee der Zeit. Dabei haben Majestät noch gute 20 Jahre zu leben. Das alles werde ich nun zurücklassen müssen. Denn auf Geheiß der Vernunft werde auch ich London verlassen. Ich stehe am Fenster und sehe zu, wie man meine Kutschen belädt. Da geht das Kästchen mit dem goldenen Siegellack. Da kommen die Schüsseln aus Sèvres. Da kommen die seidenen Röcke der Frauen. Und da kommen meine Tabakpfeifen. Und da geht Chiffinch, mein treuer Diener, mit meinem Toilettenkästchen. Mein Kammerschildpad, mein Spiegel in Gold gefasst, meine Waschschüsseln aus Porzellan, mein Zahnbürstchen aus Silber, ganz neu aus Paris. Warum so mürrisch, Chiffinch? Auch ich werde sterben, Sire, in einem halben Jahr. Eines Abends werde ich Karten spielen, dann wird mir unwohl sein, dann werde ich krank auf meinem Bette liegen, dann werde ich gestorben sein. Gib Acht auf den Spiegel! Ja, Sire. Meine Trompete und Kesselpauker, scharlachrot und goldbetreßt, schwingen sich auf ihre Pferde. Und wer kommt denn da? Meine Herren Schmarotzer in Samt und Seide mit ihrem Weiberpack. Möchtet ihr nicht in London bleiben? Wirklich nicht? Wie schade. Wie gerne ließe ich euch hier, damit die Pest euch fräße. Gleich werden sie zu mir heraufgaffen, die Kriecher. Jetzt haben sie mich gesehen. Verbeugt euch, ihr Kreaturen. Ratzfüße, meine Herren. Tiefer, tiefer in den Staub. Was für ein Morgen, für einen Ritt, Sire. Ein königlicher Tag, Sire. Alleruntertänigster Diener, Sire. Haben Majestät wohl geruht? An diesem schönen Morgen wünsche ich euch von Herzen, meine lieben Speichellecker, dass euch alle... Jawohl, Filigrou, dich auch, dass euch alle die Pest holt, samt eurem Weibervolk. Habt ihr mich verstanden? Wie sollen wir euch danken, Sire? Comme il est charmant. Est-ce qu'il est toujours comme ça? Meine Frau lässt bestellen, dass sie in der kleinen Bibliothek auf seine Majestät wartet. Oh. Bagage. Kupplerpack. Nun. Es ist Zeit, Adieu zu sagen. Adieu dem, mein herrlicher Park. Adieu, meine Sonnenuhr. Adieu, mein Kräutergarten. Meine Kraniche, auch du mit einem Bein. Meine Elche und Antilopen, unter denen ich oft spazieren ging. Adieu, du meine schöne Stadt, deren Fluss in der Sonne glänzt. Ist kein Zweifel, ein königlicher Tag. Arme Stadt, Gott sei dir gnädig. Wir. Karl der Zweite, König von England, ziehen uns auf Geheiß unseres Staatsrats in unsere Stadt Salisbury zurück. Begleitet von Katharina, unserer Königin, portugiesisch und melancholisch, von Lord Monmouth, einer unserer Bastarde, noch voller Übermut, von Lady Castlemaine, der wir sehr gewogen sind, sowie von unseren Zuckerbäckern, Perückenmachern, Kürassieren, zwei herrlichen Stücken aus der königlichen Uhrenkollektion. Einer mit einem goldenen Pendel, hinter dem die Zeit hinweg tickt. Und einer mit den vier Jahreszeiten, figürlich dargestellt. Der Tod besteht. Begleitet von Monsieur Chatelsin von Paris, unsterblich durch alle Zeiten, wegen die Frikassee und Ragout. Den Hoffriseuren, Tanzlehrern, Fechtmeistern und 32 Blas- und Saiteninstrumenten. Wir. Karl der Zweite, König von England, werden die kommenden Monate ländlich sittlich verbringen, mit Kegelschieben, Hirsch- und Hasenjagen, Kartenspielen und Kontertanzen, meist in Gesellschaft von Lady Castlemaine, deren süße Träume wir jeden Morgen deuten. Psst. Mir träumt es hier. Ja, mein Kind. Dass sich die ganze französische Botschaft in meinem Bett befand. Monsieur Cotin saß zu meiner Linken, Monsieur de Verneuil zu meiner Rechten und zu meinen Füßen lag dem Kopf an. Was bedeutet das? Ich, Sir John Alston, Dekan der medizinischen Fakultät, ziehe mich auf meinen Landsitz nach Wiltshire zurück. Ich werde einen Aufsatz über die Pest schreiben, die ich Gott sei Dank nicht aus eigener Erfahrung kenne. Ich, William Sancroft, Doktor der Theologie und Rektor von St. Paul, ziehe mich nach Durham zurück. Meine Gedanken bleiben bei meiner Gemeinde, deren Schonung ich dem Allmächtigen ans Herz lege. Ich, John Dryden, Tragiker und Poet, habe 20 Jahre meines Lebens der Vervollkommnung des heroischen Versmaßes gewidmet. Und jetzt kommt die Pest. Ich werde die nächsten Monate bei meinem Schwiegervater Lord Berkshire in Charlton verbringen. Vielleicht werde ich der Seuche einige Verse widmen in meinem neuen Werk, vielleicht so ungefähr. O, lass genug es sein, des du getan, da du den Fleckentod durch alle Straßen schicktest, des Giftgeschosse keiner meiden kann, der Gute nicht, nicht der Tapfere, noch der... Wer noch Straßen schicktest. Hörst du, Vater, sagte ich. Sie. Wir. Sir William Petty. Dr. Wilkins. Mr. Hook. Gelehrte und Gründer des Königlichen Instituts für Wissenschaften ziehen uns nach Epsom zurück, wo wir uns wissenschaftlichen Fragen widmen werden. Wie der des Blutkreislaufes. Den Geheimnissen der weiblichen Brustdrüse Venae Lactae. Sind luftleere Räume möglich? Wir werden uns befassen mit der Erfindung und Verbesserung von Rechenmaschinen, pneumatischen Maschinen, Feuerlöschmaschinen, Maschinen zur Feststellung des Gewichtes der Luft, Kanonen, die imstande sind, ohne Gefahr für die Schützen, mehrere Schüsse hintereinander abzugeben. Sehr hübsch. Und nicht ohne Interesse angesichts unseres Seekrieges mit Holland. Sehr richtig. So wie mit der Konstruktion eines mechanischen Rades, das es fertig bringt, auf gerader Fläche, aus eigener Kraft, beliebig lange sich fortzubewegen. Also eine Art Perpetuum mobile. Jawohl, sozusagen. Hörst du, Vater, sagte ich, sie packen überall. Gelehrte und Richter packen, Kaufleute und Dichter packen. Warum packen wir nicht, Vater? Sie wissen wohin, mein Junge, sagte ich. Sie ziehen sich auf ihre Landsitze zurück. Aber wohin ziehen wir? Und außerdem, sagte ich, geschieht nichts hienieden, es sei denn von Gott beschieden. Amen. Aber Mutter, sagte ich, sieh doch, die Nachbarn packen auch. Sie laden ihre Betten auf. Mutter, sagte ich habe Angst. Wir sind, sagte ich, in Gottes Hand. Warum sollten wir uns also fürchten? Aber Vater, sagte ich... Still. Wohl dem, der im Schirm des Höchsten sitzt und zu ihm spricht, meine Zuflucht und meine Burg bist du, o Herr, auf den ich vertraue. Er errettet dich aus der Schlinge des Vogelstellers, aus der verderblichen Pest. Amen. Und so schickten wir die Nachbarn, die uns einen Platz in ihrem Wagen angeboten hatten, fort, fielen auf unsere Knie und legten unser Leben in seine Hände. Und ich? Was wird aus mir? Ich erinnere mich, in diesem Mai schickten die reicheren Leute sich an, die Stadt zu verlassen. Nie sah ich so viele Wagen und Karren beladen mit Kindern, beladen mit Kisten. Ich fragte mich, was wird aus mir? War ich doch die Jüngste nicht mehr. 30 Jahre hatte ich ihnen gedient. Hatte ich mich ihnen unentbehrlich gemacht? Angefasst, Jane, nicht in die Luft gegafft. Die Betten hinten auf den Wagen, das Nussbaumsteinchen vorn. Und Vorsicht mit dem Spiegel, Jane. Jawohl, Herr, sagte ich und half ihnen aufzuladen, ihr Hab und ihr Gut. Und fragte mich, was wird aus mir? Die Kinder, die ich aufgezogen hatte, saßen schon neben dem Kutscher. Dort war der Platz für den Herrn, dort für die Herren. War noch Platz auf dem Wagen für mich? Ich brauchte nicht viel. Dort zwischen dem Federbett und der eisernen Truhe war noch ein Schlupfloch für mich. Wussten sie, dass ich nicht viel Platz brauchte? Der Herr trat zu mir. Er sah ernst aus. Was würde er mir sagen, wenn er mich zurückließ? War ich verloren. Jane, sagte ich, du hast uns immer brav gedient. Ich hoffe, dass du uns auch diesmal nicht im Stich lässt. Wir ziehen für einige Wochen aufs Land. Schau du nach unserem Haus, schöre den Boden wie gewöhnlich, jede Woche einmal, koch die Beeren ein, wenn sie reif sind, geh nur aus, wenn es unbedingt nötig ist und vergiss nie, die Tür zu verschließen. Leb wohl, Jane, sagte ich. Ich hoffe, du enttäuschst uns nicht. Ich hoffe, man kann sich auf dich verlassen. Ich hoffe sehr, Jane, sagte ich. Hier ist Geld, sagte ich. Das reicht, bis wir zurück sind. Hier ist der Schlüssel, Jane, sagte ich. Ja, Herr, sagte ich. Ich werde mein Bestes tun, Herr, sagte ich. Sie können ruhig sein, Herr, sagte ich. Wie immer, Herr, sagte ich. Wusste er, dass ich nicht viel Platz brauchte? Er drückte mir den Schlüssel in die Hand. Wenn er mich zurückließ, war ich verloren. Wir. Jane Miller, Dienerin 59. John Maxwell, Kutscher, 63. Zurzeit im Gefängnis zu Newgate. Habe aber den Sattel nicht gestohlen. So wahr mir Gott. Jim Jones, Lautenspieler, 49, blind. Erbarmen, Herr, erbarmen. Susi Frei, Weise, 10. Wir wurden uns verlassen. Wir. Mike Pym, vormals Sattler, ungefähr 80, auf die Hilfe Gottes und meiner Nachbarn angewiesen. Also hilflos. William Biggles, Dockarbeiter, 8 Kinder. Ohne Arbeit, seit die Schiffe ausbleiben. Reverend Jeremias Hobson, 31, Pfarrer. Vor 3 Jahren wegen dogmatischer Unstimmigkeiten aus Kirchendiensten entlassen. Mary Jones, Herr, Prostituierte, 14. Hier ist verloren. In der 3. Woche im Juni, als die Zahl der Fälle auf 143 gestiegen, als die Fähre knapp geworden, als die Niederlage der holländischen Flotte mit Glockenläuten und Feuerwerk begann, 20 Schiffe und 10.000 Mann, auf dem Grund des Meeres. Hurra! Als in den Vierteln, wo die Reichen wohnen, die letzte Tür verriegelt. Als die letzte Karosse aus der Stadt gerollt, sahen wir Armen uns um. Und siehe, wir waren unter uns. Das wird ein heißer Sommer, sagte einer. Schnell lud ich das Wenige, das wir besaßen, auf unseren Schubkarren. Schnell nahm ich Frau und Kind. Aber als wir das Stadttor erreichten... Halt! Ich erklärte dem Soldaten, dass wir uns entschlossen hätten, zu Freunden aufs Land zu gehen, da die Lage allem Anschein nach... Verboten! Als ich ihn fragte, wie er dazu käme, uns den Durchgang zu verwehren, da wir doch offensichtlich allesamt bei guter Gesundheit seien und auch bereit waren, uns dies von ärztlicher Seite attestieren zu lassen. Befehl des Magistrats! Wer ist das? Keine Fragen! Da fing das Kind zu weinen an und meine Frau fragte... Dann ist die Stadt gesperrt? Gesperrt! Seit wann, fragte ich. Seit eben! Aber da, rief ich und zeigte auf eine Karosse, die im vollen Galopp auf das Stadttor zupreschte. Halt! Lord und Lady Killigrew aus dem Gefolge des Königs. Und ich zeigte auf den Herrn, der sich aus dem Fenster beugte und dem Wächter lächelnd ein Geldstück zuwarf. Ergebene Diener, euer Gnaden, wünsche angenehm zu reisen. Danke, mein guter Mann. Aber da, sagte ich, und zeigte auf die Karosse, die jenseits des Tores verschwand, es scheint doch, dass es Ausnahmen gibt von der Regel. Nicht für euch! Marsch zurück in die Stadt! Wir klopften an die verschlossenen Türen. Und riefen? Heda! Unsere Almosen! Gestern hieß es. Kommt morgen wieder. Das ist heute. Hier sind wir also. Leer der Magen. Wund die Füße. Sieht uns niemand. Hört uns keiner. Ich will kein Almosen, rief ich. Sie schulden mir 19 Pfund. Für 2 Röcke mit Silberknöpfen. Bestes Tuch bestellt. Und prompt geliefert. Ich will meine 19 Pfund. Und wir klopfen an die Türen. Und wir klopfen an die Fenster. Aber keiner kam, uns zu öffnen. Gehen wir, sagte einer. Wohin, fragte ich. Wir schauten uns um. Das bisschen Wind, das durch die Straßen wehte. Wehte durch leere Straßen. Was sollen wir tun? Fragten wir. Damit der Herr in seiner Güte größtes Unheil noch einmal verhüte, fordert der Magistrat die Bürger von London auf, jeden Mittwoch bis auf Weiteres ihre Sünden öffentlich zu bekennen. Herr, riefen wir und warfen uns auf die Knie. Höre uns, wir haben gesündigt. Habe ich meinen Mann betrogen mit seinem Bruder, Herr? Hilf uns, Herr. Stehl ich, Herr, seit ein paar Wochen lüge ich auch, stehl ich schon immer. Verschon uns, Herr. Hab ich von mir gestoßen, die Mutter? Rede ich schlecht von meinen Nächsten, aber meine Nächsten, Herr, reden auch schlecht über mich. Wir sind alle Sünder, Herr. Bin ich eitel und voll Neid, hilf mir, Gottes Sohn. Begehre ich die Frau meines Freundes, Herr, begehre ich auch seine Tochter, hilf mir, Herr, begehre ich alle Frauen, hilf mir, Jesus Christ. Straf uns, Herr. Bin ich erst 6, doch hab ich schon ein rabenschwarzes Herz. Gehorch ich nicht, wie mir die Mutter sagt, gehorch ich nicht so, wie ich sollte. Wir sind alle Sünder. Lieb den Djinn nicht mehr als dich, o Herr. Bin ich alt, hab ich viel gesündigt, stehe ich an des Grabes Schwelle, aber sünde ich noch immer in meinen Gedanken, Herr. Aber straf uns nicht so hart. Lass mich morgen gesund erwachen in meinem Bett, in meinem Sündenbett. Straf uns nicht so hart. Hab ich ihn nicht nur betrogen mit dem Bruder, sondern mit anderen auch. Verschon mich, Herr. Verschon uns, Herr. Zurück aus Billingsgate. Treff's mich. Wo es noch Fisch im Stand. Aber sind wir? Wo ich meine Jungen laut. Sie zogen uns die Kleider aus. Sind wir noch am Leben? Schreien. Jeder reichlich von dem Gin. Als wir. Zurück aus Billingsgate. Wo es nach Fischen stank. Wo ich meine junge Braut besuchte. Wurde ich, der jüngste Dawson, krank. In Decken gewühlt, von Fieber geschüttelt, fühle ich, aus meinem Nacken weich und unaufhaltsam, wächst was. Hilft, ich berste. Unter meinen Armen, faustgroß Schwills, schwellen meine Hüften, meine Leisten. Wenn ich die Augen schließe, schwellen Haare, Finger, Lippen, Ohr. Schwellen mir die Zähne aus dem Mund, schwellen meine Augen in den Höhlen. Helft, ich breche auf. Helft, ich breche auf. Zwei Pfarrer gingen vor meinem Sarg. War der erste in unserer Straße. Aber sind wir? Traf's mich. Wollten wir? Als ich sah, sind wir noch am Leben. Ich sterben würde. Und schreien. Da verließ ich mein Bett. Und als wir... Traf's mich, Betty Dawson, Mutter von Ralph. Zwei Tage nach dem Armen ward ich in ein Bett gesteckt. Herr, hab mit den anderen Erbarmen. War kein Arzt, der kommen wollt. Brannten sie mir drei heilige Kerzen. Wurde neben mir Schwefel angezündet. Hatte ich große Schmerzen. Hinüber dann. Begrub man mich an meines jüngsten Seite. War in unserer Straße die zweite. Aber sind wir? Roll, was wollten von wir? John noch übrig sind ist, wir noch am Leben? Schrei, dass ich sterben würde. Und tranken jeder Reiche verließ von ich mein Bett und in den als wir hintern. Als sie an uns die Zeichen sahen. An mir, Dawson Fred. An mir, Dawson James. Ward nach dem Sakristan geschickt, welcher von der Tür auf uns zeigend zu den Aschfallen, den vor Schrecken bleichen leise, doch auch uns verständlich sprechen von den toten Glocken, welche er zu läuten, von den Kreuzen, welche er zu schnitzen hätte. Sind wir? Aber sind wir? Wollten wir? Wollten wir? Sind wir noch am Leben? Sind wir noch am Leben? Schreien. Schreien. Als wir spürten, als wir dass kein Wort, das kein Wort, nicht ein einzig nicht ein Wort einzig davor kam aus uns zweien. Nach Gräbern befragt, die bald nötig wären, schüttelte der Sakristan den Kopf. Schon vergeben, liebe Leute. Zu eurer Mutter rechten liegen fremde Kinder. Zu ihrer linken liegt ein fremder Mann. Darüber liegen andere Mütter, andere Söhne. Ihr seid zu spät gekommen, liebe Leute. Aber sind wir? Aber sind wir? Wollten wir? Wollten wir? Sind wir noch am Leben? Sind wir noch am Leben? Schreien. Schreien. Als wir spürten, dass kein Wort. Kein Wort. Nicht ein einzig Wort davor kam aus uns zweien. Aus uns zweien. Ich sah den Vater in den Beutel langen. Und in des alten, schwielige, zum Nehmen offene Hand zweimal aus Silber etwas legen, worauf der, plötzlich sich besinnend, wenn auch zu eng für zwei, etwas von einem Stückchen Erde sagte, das noch zu haben sei. Ein bisschen abgelegen, zugegeben. Doch ist der Boden, wenn mit Unkraut auch bedeckt, dort grad so christlich wie woanders. Und wenn die Herren einverstanden sind? Hier warf er einen Blick auf uns. Auf mich, Fred Dawson, ledig. 20 Jahre. Ich wollte schreien, nicht einverstanden. Nein. Auf mich, James Dawson, 18, ledig. Ich wollte schreien, nein, Vater, bitte nein. An ihm, sagte der Alte, soll's nicht liegen. Wären meine Söhne nur so weit. Wie es Abend wäre, sei das Grab geschaufelt, mit einem Fichtenkreuz versehen. Wie es morgen sei. Aber sind wir? Aber sind wir? Wollten wir? Wollten wir? Sind wir noch am Leben? Sind wir noch am Leben? Schreien. Schreien. Als wir spürten, dass kein Wort. Das kein Wort. Nicht ein einzig nicht ein Wort, einzig Wort kam aus uns zweien. Sie zogen uns die Kleider aus. Und steckten Teer neben dem Schwefel an. Und tranken jeder reichlich von dem Gin. Und riefen, Vorsicht, nicht zu nah heran. Und steckten Knoblauch sich in Nas und Mund. Und zogen uns auch Sacktuch etwas an. Mir, Dawson James, der sich nun nicht mehr wehrte. Mir, Dawson Fred, der fühlte, wie er sank. Auf meine Frage, ob's für meine Söhne noch Särge gäb. In London nicht, sagte ich, und hole einen Strick aus meiner Tasche und Hand und Fuß den Zweien zusammenknüpfend. Das hält für ewig, sagte ich. Worauf es dann Abend ward. Worauf jeder in ein Tuch gerollt. Man uns heimlich dorthin karrt. Wohin keiner folgen wollt. Gingen Wolken über uns. Hat's auf mein Tuch geregnet. Ging ein Wind um mich herum. sind keinem sonst begegnet. Aber waren wir? Aber waren wir? Wollten wir? Wollten wir? Waren wir eben, waren doch, am wir Leben, eben doch am Leben? Als wir spürten, dass kein Laut, nicht ein einziger, vom Pfarrer unauffällig Gott empfohlen, trat, rollte, stieß man uns hinab in unser flaches, in unser enges, in unser zweischläfriges Grab. Roll, mit was anderen, von als ich sah, in einem Rübenfeld, ein Feld, das man Rosicht nannte, verließ ich mein Bett und Flussgraben. Ich, Richard Dawson, Kerzenmacher und Haupt der Familie, erkrankte am gleichen Abend. Als ich sah, dass ich sterben würde, verließ ich mein Bett und grub mir hinter unserem Haus mein Grab. Mein Sohn John, mein letzter, warf Stroh hinein. Ich hatte große Schmerzen. Als ich gestorben war, wickelte er mich in Bettzeug, das ich ihm zurechtgelegt hatte, und versuchte, mich an mein Grab zu ziehen. Aber da ich sehr schwer war, benötigte er die Hilfe unserer Köchin. Sie stießen mich in das Loch und bedeckten mich mit einem Fuß Erde, so wie ich es ihnen, Roll, was von John noch übrig ist, mit anderen, Holz in den nachts in einem Rübenfeld, ein Feld, das man uns nicht Holz nannte, in den Graben hinterm Haus. John, alter Witzbold, sagte ich. John, du fideles Haus. Erschrick nicht, wenn die Kälte kommt. Allmählich und von unten herauf. Allmählich kälter werden deine Hand. Betracht sie nochmal. Betracht sie als ein schwarzbehaartes Tier. Zahm und anhänglich. Nicht mit dir verwandt. Durst, flag dich, lustiger Patron. Greif nach dem Bierkrug dort. Du kannst den Bierkrug nicht mehr sehen. Hat sich's eben ausgetrunken, John. Hör, Köchin. Juhu, wie Fallera, juhu, wie Fallera. Damit sie auch was haben. Roll, was von John noch übrig ist. Roll's in den Abfluss graben, roll's in den Graben hinterm Haus. Nimm Erde, Köchin, streu sie auf John drauf und schaut von ihm einen Fuß heraus. Der richtet schon dir aus, ist für die Raben. Um mich, Rosa, Rosalie, Rosalind, Köchin, um auf mich zu verscharren, wurde ich die letzte im Haus abgeholt von dem nächtlichen Karren. Ich, Rosa, Rosalie, Rosalind, mit anderen, die ich nicht kannte, ward nachts auf einem Rübenfeld, ein Feld, das man uns nicht nannte, bei einem Baum, der Baum stand schief, der Himmel, der war ohne Sterne, war ein Begräbnis, das ruhig verlief. Das war am... Pest, Pest, Pest, dass du uns in Ruhe lässt. Geh vorbei an unserem Haus, such dir einen anderen aus. Wer hat sie gesehen? Ich nicht. Ich nicht. Also gibt sie es gar nicht. Wer sagt, es gibt sie nicht? Wenn du frühzeitig auf bist, kannst du sie sehen. Sie sieht aus wie eine alte Frau. Ich kannte an, der ist ihr mal begegnet. Er hat aber von ihr nicht mehr erzählen können. Warum nicht? Im Winter lebt sie im Wald und gefriert mit den Teichen. Aber im Frühling taut sie wieder auf. Ja, und dann kommt sie viel herum. Jetzt heißt es, ist sie zu uns gekommen. Doch uns kann sie nicht. Wenn du ein Amulett trägst, so eins wie Mrs. Pym in der Puddinggasse verkauft. Leder verbrennen hilft auch. Ja, und nie ihr nachschauen. Sie dreht sich um und haucht dir ins Gesicht. Dreimal, so. Als Bürgermeister von Salisbury heiße ich unseren glorreichen König und sein geschätztes Gefolge in unserem Städtchen willkommen. Im Namen des Magistrats und der Zünfte werden nunmehr die üblichen Tagegelder und Tribute an alle, die in königlichen Diensten stehen, ausgezahlt. 12 Kammerherren. 120 Pfund. 3 Steinmeister. 9 Pfund. 14 Schleppenträgerinnen. 7 Pfund. 15 Pagen. 7 Pfund, 10 Schilling. Ein Hofnarr. 7 Schilling, 6 Pence. Edge. Als Kammerherr des Königs sah ich Lord Killigrew natürlich sofort, dass hier durchgegriffen werden musste, und zwar schnell und energisch. Gewiss, das Nest war überfüllt, aber alles hat seine Grenzen. Nie sah ich so viele Gesichter so sauer, nie hörte ich reden so frech. 50 Leibschmarotzer. 5.000 Pfund. 100 Arschkriecher. 10.000 Pfund. 200 Zuträger. Zu älter. 20.000 Pfund. Und 300 Hofdamen, denen die Betreuung des königlichen Gliedes obliegt. 100.000 Pfund. Es lebe. Hoch. Wie gesagt, es musste durchgegriffen werden, wovon der König bald überzeugt war. Punkt 1, alle Hausierer, Vagabunden und Habenichtse, alles Lumpen und Bettelpack, alles, was nicht nachweisen konnte, dass es ansässig war an dem Ort, hatte ihn binnen 3 Stunden zu verlassen. Punkt 2, ein Pesthaus musste errichtet werden, für den Fall der Fälle. Punkt 3, jeder Hausbesitzer hatte in sein Haus die Mitglieder des königlichen Hofes aufzunehmen. Unsere Idee war, dass die wohlhabenden Bürger uns, die verdienstvollsten Besucher, logieren sollten, während die ärmeren Leute jene minderen Ranges sowie die Gesinde unterzubringen hatten, für die ja auch in den Ställen und auf den Heuböden noch Platz war. Unerklärlicherweise wurde mir bei einem Seifensieder ein Zimmer angewiesen, was sage ich, ein Rattenloch, für das der Lümmel sich von mir pro Tag 10 Schillinge zahlen lässt. Natürlich werde ich die Sache bei nächster Gelegenheit vor hoher, wenn nicht höchster Stelle zur Sprache bringen. Schon Lady Killigrews wegen, die sich vor den anderen Damen geniert, die der Laugengestank krank macht und die mir gewaltig zusetzt. Dies als Beispiel dafür, wie einem durch Übel wollen, denn an einen Missgriff glaube ich nicht, die beste Laune verdorben und der hübscheste Aufenthalt vergällt werden kann. Gott sei Dank gehen wir oft auf die Jagd und sind viel an der frischen Luft. Auf Anordnung des Magistrats wird in der Glockengasse Cheapside das Haus Nummer 8 für die Dauer von 40 Tagen versiegelt. Pestverdacht! Die Vordertür! Verriegelt. Die Hintertür. Zugemauert. Der Schornstein. Verstopft. Die Kellerlöcher. Zugeschüttet. Die Fenster. Das letzte wird soeben vernagelt. Wachen. Hier. Augen auf. Hey. Ihr. Freunde. Lasst uns raus. Hier stecken 5 Familien, hört ihr? Wir sind gesund. Kann sein, dass nebenan was nicht stimmt. Bei uns hier stimmt alles. Schließt die Tür auf. Hey, ihr, Freunde, habt ein Einsehen. Hier sind Kinder. Nichts da, sagten wir. Das fehlte noch. Bleibt, wo ihr seid, sagten wir. Wir haben unsere Order, sagten wir. Keiner verlässt das Haus. Und weg vom Fenster, sagte ich. Verstanden? Hey, ihr, hört, wir geben zu, 2 von uns hat's bös erwischt, aber 33 sind gesund. Für die 2 schickt einen Arzt. Und uns andere, uns 33, uns Gesunde, uns lasst endlich raus. Oder wollt ihr, dass wir hier verrecken? Dummköpfe ihr, sagten wir. Schickt einen Arzt. Und woher einen nehmen? Sollen wir in der Nase nach einem bohren? Dummköpfe hier! He, ihr, sagt dem Karrenmann Bescheid, hier gibt's was abzuholen. Drei von uns sind hinüber und im Zimmer gegenüber hat sich einer erhängt, hören wir. Aber wir anderen, wir 19, wir sind gesund. Lasst uns raus. Hört ihr? Lasst uns raus. Nichts da, sagten wir. Keine Schereien. Und Schluss mit dem Gejammer. Verstanden? Hey, Unmenschen, sollen wir verhungern? Achtung, da kommt ein Korb. In dem Korb ist ein Schilling. Der ist für Brot und füllt unsere Krüge. Vier von uns, oder drei, wollen nämlich noch essen. Unmensch, sagten wir. Wieso, sagten wir. Selber Unmensch, sagten wir. Erst schmeichelt ihr uns. Habt ein Herz. Dann bietet ihr uns Geld an. Und kaum, dass man sich überlegt, wie man euch das Leben ein bisschen erleichtern könnte. Kaum, dass man euch den Rücken kehrt. Und schon brecht ihr Löcher in die Wände. Grabt euch aus dem Keller. Oder versucht euch an uns zu vergreifen. Einen von uns habt ihr in die Luft gesprengt, sagte ich. Einen habt ihr erwürgt, sagte ich. Krepiert endlich, sagten wir. He, ihr, lasst uns raus, uns zwei. Wir zwei sind noch am Leben. Für die anderen, schickt den Karren her. Lasst uns raus. Hört ihr? Lasst uns raus. Wir stehen hier und weichen nicht. Auf Order des Magistrats. Wir stehen hier und, sagten wir, selber Unmensch. Lasst mich raus, ihr Tiere, lasst mich raus, ihr Tiere, lasst mich raus, ihr Tiere, lasst mich raus, ihr Tiere, ihr lasst mich raus. Mich letzten, ihr Tiere. Keine Furcht, sagten wir uns. Es ist nicht in unserem Haus. Es ist das Haus nebenan. Unser Haus ist gesund. Ist gesund, sagten wir. Bis jetzt starb hier noch keiner. Schreiben Sie. Um die Gerüchte über eine Seuche, die angeblich in London grassiert, ein für allemal aus der Welt zu schaffen, hat sich Monsieur Lestrange entschlossen, die wöchentliche Zahl der Opfer in seinem weltberühmten Blatt, dem ersten seiner Art, zum Abdruck zu bringen. In London gestorben, in der ersten Woche im Juli, 347. Davon an der Seuche, ein. Einer? Einer. Zweite Woche gestorben, 343. Davon an... Der Pest? Schreiben Sie an der Krankheit. Und schreiben Sie zwei. Zwei, Monsieur Lestrange. Sehr wohl, Monsieur Lestrange. Was die folgenden zwei Wochen angeht, so bestehen die Opfer, die es wie Fliegen dahinrafft, etwas Ironie kann nicht schaden. Gewiss nicht, Monsieur Lestrange. Aus 14 und aus 17 Seelen, 31 also insgesamt. Übrigens ausschließlich Greise und Kinder. Ausschließlich Greise und Kinder. Von Londons 130 Gemeinden sind nur 5 betroffen. Moment, schreiben Sie 4. 4, Monsieur Lestrange. Alle Zahlen sind offiziell und authentisch. Haben Sie das, Jones? Sehr wohl, Monsieur Lestrange. Und jetzt zur Stärkung meiner Körpersäfte. Meine Medizin. 3 Löffel jede Stunde. Rein präventiv. Wie mir mein Arzt empfohlen. Sehr wohl, Monsieur Lestrange. Keine Furcht, sagten wir uns. Es ist nicht in unserem Haus. Es ist das Haus nebenan. Unser Haus ist gesund, sagten wir. Bis jetzt starb hier noch keiner. Sie. Hör. Gehen Sie nicht durch Drury Lane. Hallo. Wer ist denn das? Gehen Sie nicht durch Drury Lane. Hallo. Wer spricht denn da? Keine Furcht, sagten wir uns. Es ist nicht in unserem Haus. Es ist das Haus nebenan. Unser Haus ist gesund. Ist gesund, sagten wir. Bis jetzt starb hier noch keiner. Euren Toten! Bringt eure Toten! Euren Toten! Peter! Am Fenster! Ja? Die da vor eurer Tür. Gehört die nicht zu euch ins Haus? Nein, bei Gott nicht, nein. Was liegt sie da auf eurer Schwelle? Ich weiß nicht, bei Gott. Kennt ihr sie? Nein, bei Gott nicht, nein. Dann auf den Karren mit ihr. Hau! Ruch. Die Toten! Die Toten! Eure Toten! Mutter! Mutter! Mutter! Keine Furcht, sagte ich mir. Es ist nichts, sagte ich. Ich bin nicht, sagte ich. Oder bin ich? Bin ich? Fragte ich. Ich bin, sagte ich. Ich, sagte ich. Ich. Allmächtigerer, steh mir bei. Jesu Christ, steh mir bei. Heiliger Thomas, steh mir bei. Ihr Engelscharen, steht mir bei. Ihr Märtyrer, Heere, steht mir bei. Und ihr Gerechten zu Gottes Reichen. Du Quecksilber und Kräuterdampf, ihr Wurzeln, Salben, Rinden, ihr Pflaster kalt, lau oder heiß, auf Brust und Bein zu binden, ihr Räucherbrech und Abführmittel, du Teergestank, Krötenbein, ihr Mediziner, Gifterin. Du, mein Körper, der ich bin, ihr Magen, Nieren, Sehnen, ihr Lungen, Blasen, Eingeweide, ihr Adern, Hirn, Venen, macht, bitte ich euch, dass ich nicht untergehe. Du Küche, Keller, Wäscheschrank, ihr meine Vorratskammer, ihr Gold und Geld, du Vieh im Stall. Ich höre, dass man seinen Tod hinnehmen muss, wenn er einen erreichen soll. So höre, Tod, ich nehme dich nicht hin. Ich rufe die Kräfte, die Elementaren, um Hilfe gegen dich an. Du Trägheit, verlass mich nicht. Du Hochmut, verlass mich nicht. Ihr Geiz und Neid, seht. Ich liege fiebernd da, doch bin ich noch am Leben. Und wenn ich nicht mehr begehren kann, so möchte ich doch noch begehren. Ich möchte euch begehren, ihr Leckerbissen. Ihr Salate mit Rosmarin, ihr dunklen Wein aus Burgund, ihr Torten mit Veilchenblüten, ihr Fische in den scharfen Soßen. Ich möchte euch begehren, ihr Frauen der Welt. Kommt und steht mir bei. Ihr alle, die ich einst besaß, gedenkt meiner Lippen, meiner Haut, die einst eure Freude waren. Ich möchte euch begehren. Ihr Erfolge geschäftlicher Art, ihr einträglichen Gaunereien. Du, mein Wille, der leben will, das heißt husten, sich kratzen, sich schneuzen, schlingen, atmen, kauen. Ich befehle den Rosen, hört ihr mich? Den Rosen in meinem Garten, ich befehle ihnen, mir beizustehen. Die Rosen, stehen bei. Hierher mit dem Karren, Leute! Ich will. Ich befehle. Ihr sollt. Ihr müsst. Ich rufe als Zeugen an. Ich rufe herbei. Ich möchte. Ich verlange das. Ich bitte. Ich flehe um. Auf den Karren mit ihnen! Hau! Ruck! Die Toten! Euren Wir kamen von Essex herauf, mit unseren Kähen, die Themse hoch, beladen mit Korn für die Stadt. Als wir Limehouse erreichten, lag sie vor uns, still, unter glühendem Himmel. Ihre Gerbereien gärbten nicht, ihre Brauereien brauten nicht, und ihre Schmieden waren ohne Feuer. Nur dann und wann kam ein Zeichen von Leben, von den Kirchen ein Totengeläut. Die Stadt war so still, dass wir den Fluss hören konnten, wie er durch die Brücke floss, so still, so still, so still. Die Straßen leer, die Ställe leer, die Ecken, wo wir Frauen wuschen, leer. Und alles so still, so still. An der Börse, zwischen den Pflastersteinen, beginnt das Gras zu wachsen. Mitten in der Stadt. Die Stadt. Dort an der Börse, aus alter Gewohnheit, versammeln wir uns, wir Toten, und denken zurück, wie wir noch am Leben täglich schlag zwölf vor der Börse uns trafen und erinnern uns, wie es uns traf. Zu Hause. 3 Stunden nach meiner Frau und 2 Tage vor den... Ich hatte gerade noch Zeit, mich zur nächsten Haustür zu schleppen, mich zu setzen und meine Hände zu falten. Ich hielt mich nie auf in solchen Fällen. Ich war einer der Klugen. Aber auch ich fühlte eines Morgens auf dem Weg zur Kirche... Mich, Mereloy, 3-mal verwitwet, hübsche Brüste, stramme Beine. Mich traf es auf Freiersfüßen, wartend auf meinen 4. Ich sprang von Sinnen aus meinem Bett, brach durch die Tür, jagte die Straße hinab. Als die Beulen anfingen, meinen Körper zu bedecken, schickte ich nach dem Pfarrer und bat ihn, mit mir zu beten. Ich sagte ihm, wo ich begraben sein wollte, und bat ihn bei meiner Beerdigung über den 17. Psalm. Jedes Grab hat 1 Meter tief zu sein. Die Toten! Bringt eure Toten! Eine Leiche darf nicht auf eine andere Leiche gelegt werden. Zu Hause. Ich hatte 3 Stunden nach meiner Frau. Ich hielt mich nie auf in solchen Stellen. Ich war einer der Klugen. Auf dem Weg zur Kirche war ich noch nicht sicher, aber nach der Predigt. Den Leichenträgern und den Totengräbern wird empfohlen, bei ihrer Arbeit zu rauchen. Die Toten! Bringt eure Toten! Wenn ich die Straße hinabgehe, halte ich mich in der Mitte. Ich meide die Häuser rechts und links, denen ich misstraue. Das Fehlen eines vertrauten Gesichts, der Gestank von verbranntem Papier, von Harz, Tee oder Leder, kann nur eines bedeuten. Die Toten! Bringt eure Toten! Alphabetisch arrangiert! Die Londoner Totenliste. Umfassend alle Toten der Woche, der 3. Woche im August. Gott sei ihren Seelen gnädig. An Alter? 45. Am Bruch? 1. Am Darm? 79. Erwürgt? 3. Und an der Pest? An der Pest. Fleischhauer sind vorsichtig geworden. Und treten weit zurück. Wenn sich unsere Ladentür öffnet. Wenn sie mit uns sprechen. Wenden wir unser Gesicht zur Seite. Wir trauen ihrem Atem nicht. Auf unserem Ladentisch steht ein Topf mit Essig. Auf den zeigen wir stumm, wenn Sie zahlen wollen. Ihr Geld kommt nicht in unsere Hände. Wir Käuferinnen sind vorsichtig geworden und halten uns weit zurück. Wenn wir Ihre Läden betreten, wenn Sie mit uns sprechen, wenden wir unser Gesicht zur Seite. Wir trauen Ihrem Atem nicht. Wir nehmen das Fleisch selber vom Haken und werfen unser Geld in Ihre Essigtöpfe. Wir haben stets Wechselgeld bei uns. Wir Fleischhauer sind vorsichtig geworden. Wir trauen Ihrem Atem nicht. 348. Ankämpfen. 89. Vor Kummer. 3. An Leberwuchs. Bloß einer. Plötzlich und ohne Grund. Woran? Ohne Grund. 2. Am Schrecken. Nochmal 2. Und an der Pest? Und an der Pest. Ich, George Thompson, Doktor der Medizin, gebe Folgendes zu Protokoll. Im September 1665 wurde ich zu Mr. William Pick, einem meiner Patienten, gerufen, der in der Petticoat Lane wohnte. Er war an der Pest erkrankt. Mit Hilfe von chemischen Präparaten gelang es mir, ihn zu heilen. Bravo! Ruhe! Kurz darauf erkrankte einer seiner zwei Lehrlinge, ein Junge von 15 Jahren. Er tobte und starb am folgenden Tag. Pfui! Ich benutzte diese Gelegenheit und bat Mr. Pick um Erlaubnis, die Leiche seines Lehrlings öffnen zu dürfen. Dass er sich nicht schämt. Welche mir auch erteilt wurde. Erfreut traf ich die nötigen Vorbereitungen. Ich ließ die Leiche in den Hof des Hauses tragen, der frischen Luft und des besseren Lichtes wegen, wählte meine Instrumente sowie einen Schwefeltopf aus, den ich zu meinem Schutz unter der Leiche anzünden ließ. Dann bat ich den zweiten Lehrling, mir bei folgendem behilflich zu sein, wozu dieser für 2 Groschen bereit war. Wir öffneten den vernagelten Sarg. Aufhören! Nahmen den Deckel ab und entfernten das Tuch, mit dem die Leiche bedeckt war. Aufhören! Aufhören! Der Körper des Jungen war mit schwarzen und blauen Flecken bedeckt, die an Zahl und Größe alle ähnlichen übertrafen, die ich bislang gesehen hatte. Schluss! Stopft ihm das Maul! Und die ich ihrer Farbe wegen bewundern musste. Einige der Flecke enthielten, als ich sie öffnete, eine geronnene Substanz, teils nahe an der Oberfläche der Haut, teils beträchtlich tiefer gelegen. Als ich seinen Unterleib öffnete, kam mir eine dünne, gelblich-grüne Flüssigkeit entgegen. Ich sah, dass sein Dünndarm beträchtlich angeschwollen war. Die bloßgelegten Nieren waren überaus wässrig. Wir wollen nicht wissen, wie es in seinem Bauch aussieht. Wir wollen, dass unsere Leichen respektieren. Unser Tod kommt von Gott und nicht aus der Luft, verstanden? Oder von irgendwelchem Ungeziefer. Vielleicht von Mäusen, Leichenschänder. Wenn eine Maus stirbt, so stirbt eine Maus. Aber wenn ein Mensch stirbt, so geht eine Seele ins Himmelreich ein. Oder in die Hölle. Sehr richtig. Nach diesen vergleichsweise peripheren Untersuchungen drang ich zu dem mir interessantesten Teil vor, zu dem Magen, in dessen zarten Häuten, als ich sie trennte, sich eine zähe Flüssigkeit zeigte, die schwarzer Tinte nicht unähnlich war und die ich auf einen halben Liter schätzte. Aufhören! Wir wollen überhaupt nichts wissen! Wir wollen überhaupt nichts sehen! Wir wollen überhaupt nichts hören! Wir wollen unsere Ruhe! 3 Tage nach der Sektion, der ersten, die an einer Pestleiche vorgenommen wurde, und einen Tag, nachdem ich das Vorangegangene zu Protokoll gegeben hatte, starb ich, Dr. George Thompson, an der Pest. Schwindsucht. 121. An Steinen. 2. Beim Spazierengehen vor der Kirche St. Marie, wobei sie den Schädel brach. 1. Der Herr sei ihr gnädig. Amen. Und an der Pest. Und an der Pest. Es war dunkel, als ich zu meinem Entsetzen in einer Gasse in St. Clemens den am Fuß einer Treppe. Auf einen toten Draht. Ah! Tot geboren. Vier. Verblutet. Zwei. An Wassersucht. 53. An Finden. Vier. An Würmern. Acht. Und an der Pest? Und an der Pest. Die Toten. Bringt eure Toten. Von Essex herauf, mit unseren Kähnen, die Themse hoch, mit Korn für die sterbende Stadt. Treiben uns entgegen, mit Beulen wie glühende Kohlen, uns zu begrüßen, die Toten. Die Flut wirft sie ins Land. Wenn der Wind sie uns zutreibt, stoßen wir sie zurück mit langen Stangen. In den letzten 8 Tagen, schwarz auf weiß, sagte ich zu dem Bischof. Requiescantem pace. Man fragt sich, wer diese Leute sind. Eine Prise Holländisch. Gerne. Und wieso es gerade Sie getroffen hat. Gewiss, das fragt man sich. Da die Seuche offensichtlich wie Hochwürden zu treffen bemerken, kein Zufall. Oh nein. Sondern ein Fingerzeig Gottes. Seine Faust. Er zeigt uns seine Faust. Wäre es interessant zu erfahren. Oh, die Castlemaine da in der Kutsche. Gott sei mit dir, schönes Kind. Untertänigster Diener, Madame. Reizend. Und die Landluft bekommt ihr nicht schlecht. Hat sie nicht zugenommen. Das heißt, sie sei... Wirklich? Charmant. Apropos, sagte ich, da ist eine Kleinigkeit, die ich dem König gern unterbreitet hätte und da Hochwürden das königliche Ohr... Gewiss. Erst gestern hatte ich die Ehre. Was für eine Persönlichkeit. Was mir, sagte ich, so am Herzen liegt, ist ein kleines Missverständnis in puncto Unterbringen. Nehmen wir die Gärtnerei oder alle mechanischen Dinge. Seine Uhrenkollektion. Ich hatte die Ehre, gestern 2 seiner schönsten Stücke wahre Juwelen in ihrer Art. Vergebung, sagte ich, eine Pfütze. Ich nahm seinen Arm. Gestatten, sagte ich. Danke. Um auf mein Problemchen zurückzukommen, sagte ich, so werden eure Hochwürden nicht wissen, dass Lady Killigrew und ich seit unserer Ankunft hier bei einem Seifensieder... Eine davon dürfte ich halten, während er sie aufzog. Wirklich, sagte ich. Die meisten hat er in London lassen müssen, was ihn nicht wenig betrübt. Als dann das Gespräch auf die Seuche selbst kam, bat er mich, das Thema nicht zu erwähnen. Später sprachen wir noch über Bienen. Was für ein Mann, sagte ich, um jedoch noch einmal auf besagten Seifensieder... Es wäre in der Tat interessant zu erfahren, wen er da so schrecklich züchtigt. Wer sind diese Leute, fragt man sich, die da wie die Fliegen... Wir, das Gesindel. Wir werden so schrecklich gestraft. Wir, das Gelichter. Wir sterben wie die. In den Küchen, aus denen die Abfälle kamen, die uns ernährten, wird seit Wochen nichts mehr gekocht. Die Abwesenheit der Reichen, das Fehlen der Abfälle der Reichen, hat unter uns, dem Abfall, verheerende Folgen. Wir sterben wie die. Mag meine Ecke am Krüppeltor seit Wochen verlassen da. Lockte ich keinen Hund mehr hervor mit meinen 2 Stümpfen, den sehenswerten, den tapfer erkämpften, den lange bewährten. Wurde ich schwächer und schwächer in meiner Ecke am Krüppeltor, der goldrichtigen, der tapfer erkämpften, bis ich... Wir sterben wie die Fliegen. Wir werden so schrecklich. Wir in den Dienststuben. Wir ohne Schuhwerk. Wir Heimatlosen, von einem Kehlspiel ins andere gestoßen. Wir wurden gestraft. Wir sterben wie die Fliegen. Wir, die nur nach Farben hingen. Wir, die ein Wind umwarf. Wir, nur nach Haut und... Wie wie uns Monsieur Lestrange, sagte ich, in seinem Blättchen versichert, starben von den 7000 der letzten Woche nur 56 in den besseren Vierteln. Dafür sei Gott gepriesen. Der Rest, sagte ich, starb anderswo. Der Rest ist nicht so wichtig. Die Pest, sagte ich, hält sich Gott sei Dank an die Leute, auf die es nicht so ankommt. Leben oder Sterben liegt in Gottes. Sehr richtig, sagte ich. Und noch einmal, sagte ich, auf jenen Seifensieder. Und wie ich das Leben dieser Leute kenne, so dürfte ihnen... So wäre ich ihnen, sagte ich... Daran so viel nicht liegen. Wenn ich, sagte ich... Oder? Oder? Ja, trotz der Ohren, der Verkalkten, trotz der Beulen, die der Frost, trotz der Narben, die die Kriege, trotz der Haare, der Veralkten, ja, trotz der das ist auch das, trotz der Beulen, vor dem Tod, Frost, trotz der Narben, voller Angst, trotz der unter dem Arm, trotz der dann den Lenden sich der ab, der Frost, trotz der Narben, die Kriege, denn selbst das weggeworfen ist. Halb verfault, es hängt zu verzweifelt. Im Leben. Wir begannen zu graben am 8. September in Oldgate am Rande des Friedhofs. In St. Bride's. Bei dem Weizenfeld gruben wir. Wie zahlen Sie? Schlecht. Ein Schilling die Nacht. Und am Morgen ein Frühstück, ein Brot, ein kochdünnes Bier. Und wie ist der Boden? Hart. Danke. Nichts für mich. Hoppla! Riefen wir. Hier liegt schon wer. Liegen lassen! Weitergraben! Bitte? Sagten wir. Durch alte Gräber brachen wir, durch Lehm und Wurzeln. Schneller schaufeln, Leute! Im September. Ich werde euch Beine machen. In Wapping. Hopp, hopp, hopp! In Stepney. Muss fertig werden heute. In Shoreditch. Na also, wer sagt's denn? Hackten, gruben, scharten wir. Länger, tiefer, breiter. In einer Nacht. Wir stehen doch schon im Wasser. Wir können unmöglich weiter. Eine Grube. Ein Abgrund. Ein Loch. Als wir Bürger von Ort geht. Wapping, Stepney und Shoreditch. Am Morgen darauf. Das Bodenlose. Für uns Bestimmte. Erblickten. Erhoben wir, wie ein Mann, unsere Stimme und riefen unüberhörbar ein. Halt! Augenblick mal, sagten wir. Was soll denn das bedeuten? Augenblick mal, sagten wir. Was wird denn hier gespielt? Vorsichtsmaßnahme, Befehl von oben, zurücktreten, Gefälle verstanden? Moment, sagten wir. Aber wenn? Kein Wenn. Moment, sagten wir. Wenn aber... Im Namen des Magistrats! Kein Aber! Weg da! Schnell! Verschwindet! Für uns Totengräber. Totengräber. War es harte Arbeit. Uns im Wege lagen... Baumwurzeln. Meist Buchen. Feldsteine. Die Dunkelheit. Die Angst vor den Toten. Deren Ruhe wir störten. Der giftige Atem der anderen. Die Schwielen. War das nicht gewöhnt? Seit Tagen nichts im Magen. Und für das bisschen Geld. Weg da, riefen wir. Stadteigentum. Weg von unserer Grube. Verstanden. Sachte, sagten wir. Wollt ihr das ganze Viertel unter die Erde bringen? Ist der Boden überhaupt geweiht? Sollte es etwa ein christliches Grab sein? Oder wird hier Vieh verscharrt, das verreckt ist? Nicht hier bei uns. Verstanden? Riefen wir im September. Am 10. Doch schon am 12. sahen wir. Schon am 11. Dass die Grube nicht tief genug war. Zwischen dem Wasser unter uns und der Erde über uns bleibt für uns nur wenig Raum. Da ich den Sakristan kannte, ließ man mich näher treten. Die Grube zog sich an der Kirchenmauer entlang in Richtung nach Houndsditch. Wie tief sie war, kann ich nicht sagen. Ich konnte bei dem Flackern der Fackeln nicht bis auf den Boden schauen. Später... Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, glaubte ich, auf dem Grund etwas Weißes zu sehen. Arme und Beine, wie ich mir sagte, die aus der Erde ragten. Ich erinnere mich. Am 9. war das Loch fertig. Am 10. kamen die Karren. Auf jedem lagen 15, vielleicht 20. in Laken gewickelt, in Decken genäht, steif wie Holz gestapelt. Manche dazwischen lagen nackt, die Blößen mit Hadern bedeckt, die über den Boden schleiften. Ich erinnere mich auch an das Geräusch, das sie beim Aufschlagen machten. Ich erinnere mich. Ich führte das Pferd und sah einen Mann uns folgen, in einen braunen Mantel gehüllt, die Arme seltsam bewegend. Er sprach nicht, doch stieß er leise Töne aus, die wie Pfeifen klangen. Der pfeift sich was, dachte ich. Als die Fuhre in die Grube schoss, heulte er was nach, was wir nicht verstehen konnten. Dann knickte er zusammen, wir fassten ihn unter die Achseln und zogen ihn in eine Kneipe, wo er sich betrank. Aber Seiler, wir hatten seine Frau und seine 5 Kinder begraben. 3 Monate kein Regen. 4. Die Jäger bricht auf Risse und Spalten. Und Ameisen und Würmer halten Einzug bei uns. Und ein anderes Getier. Der Weg von meinem Haus hat sich in etwas Tausendfüßiges, Zähes verwandelt. Wenn ich meinen Fuß darauf setze, sehe ich, es lebt. An diesem Punkt blicke ich die Pest auf meine Stadt. Diesem! Und frag, was sie mir noch zu bieten hat. Punkt! Knöcheltief in Jauche stehend. Blick! In die ärmsten Winkel spähend. Ich! Wenn ich durch die Hungergassen gehe. Die! Scheint mir, dass ich kaum noch Menschen sehe. Pest! Kleine Kinder an mich locken. Auf! Neben ihren Leichen hocken. Meine! Auf verhaltenes Atmen hören. Start! Mumien mit meinem Duft betörend. Und? All des kümmerlichen Phrases satt. Frage ich, was noch bietet diese Stadt? Was? Häufiger erschöpft am Rinnstein sitzend. Sie! Meine Flöhe und Läuse juckend. Mir! Gasige Gerüche schwitzend. Noch! In ein offenes Fenster spuckt. Zu! Hier und da aus Pfützen trinken. Bitte! Schlepp ich mich durch Vorstadtstraßen. Ha! Faul aus Maul und Rachen stinkend. Östlich! Werde ich, die Stadt verlassen. Ausschließlich Greise und Kinder. Die Gemeindeschreiber, beim Schein ihrer Kerzen bis tief in die Nacht an ihren Totenlisten schreibend, melden, dass ihre Totenlisten kürzer geworden sind. Wir, der Magistrat von London, von Gefahr, kann keine Rede, die Gerüchte unbegründet, die Stadt über alle Berge, nicht doch, Freunde, ist gesund. Hör, Hausbesitzer, der dein Haus du in die Obhut deiner Dienerin gegeben, es wartet deiner. Leer? Schließ denn die Tür auf, Hausbesitzer. Schau um dich, tritt ohne Furcht ein. Ist nicht alles an seinem Platz, so wie man es dir versprochen? Mary! Ja, Herr. sagte ich. Ich sehe nichts. Fenster auf! Etwas Stau, mag sein, hat sich abgesetzt. Doch wofür gibt es Domestiken? Ich schaute mich um. Wird so, sagte ich, wird so auf mich gehört? Wird so mein Vertrauen mir belohnt? Mir so meine Güte vergolten? Der Boden nicht geschrubbt, die Fenster verdreckt, die Blumen im Garten verwildert? Ab heut herrscht wieder Ordnung hier. Jawohl, Herr, sagte ich. Also, nicht in die Luft gegafft. Angefasst, Mary, angefasst. Ich hoffe, auf dich ist mehr Verlass. Ich hoffe sehr, sagte ich. Um deinetwillen, sagte ich. Ich hoffe, man hat mich verstanden. Ja, Herr, sagte ich. Ich werde mein Bestes tun, Herr, sagte ich. Sie können ruhig sein, Herr, sagte ich. Wie immer, Herr, sagte ich. Hört! Die Gruben sind mit Kalk bestreut und die Ernte ist nicht schlecht gewesen. Mancher Lädentüren stehen schon offen, Käufer treten ohne Misstrauen ein, ohne Furcht kommt ihnen man entgegen. Auf der Kanzel stehend von St. Paul predige ich meiner Herde, die geschrumpft doch dankbar zuhört über Gnade in Furcht- und Leidenszeiten, jedem zugemessen nach Verdienst, wie es steht im Buch der Könige im 1. Kapitel 8, Vers 39. Hört denn! Die Stadt erwartet euch! Es wird wieder gehängt und gerädert, das Geld ist wieder, wo es hingehört. Die Börse ist wieder geöffnet. Das Königliche Institut für Wissenschaften experimentiert. Mit Spinnen und Einhornpulver, deren angebliche magische Kräfte sich als nicht vorhanden erwiesen. Mit getrockneten Fischen, auch Pflanzen. Mit Seewasser, das wir vom Meeresgrund kommen ließen. Äußerst interessant. Selbst der König, dem das Parlament zur Fortführung des vernachlässigten holländischen Krieges 1.250.000 Pfund gewährt. Bravo! Selbst der König, dem die Castle Main einen neuen Bastard beschert, steht im nahen Oxford bereit und erwartet mit Ungeduld die Nachricht von der gänzlichen Genesung seiner Stadt. Ordnen wir der Magistrat an, dass die Stadt von Volk vergnügt zu wimmeln, dass die Kirchenglocken froh zu läuten, alle Menschen festlich anzuschauen, alle Spuren zu verschwinden haben. Spuren von... Ihr wisst schon, was wir meinen. Wir haben die Namen der Toten vergessen. Wir haben die Augen der Toten vergessen. Wir haben die Worte der Toten vergessen. Wir haben die Taten der Toten vergessen. Wir haben die Gräber der Toten vergessen. Überlebende, euer viermonatiges Warten vor den Toren und an den Straßenrändern hat sich gelohnt. Soeben reitet der König mit undurchdringlicher Miene. Wir wissen nicht, was er denkt. Von Oxford kommend, in unsere verschneite, fast unveränderte Stadt. Begleitet von Lady Castlemaine, seinem Bankier, Zuckerbäcker und Bischof. Halleluja! Flüchtig gleitet des Königs Blick über Friedhöfe, tief verschneite, über Grabhügel, unlängst aufgeworfen auf Weizenfeldern, in Gottes Äckern, zwischen Steinhaufen, hinter Spitälern. Mit einer flüchtigen Geste seiner behandschuhten Rechten, fürs bloße Auge kaum sichtbar, dankt er den Jubelnden für ihre Beharrlichkeit. Er war aufgehalten worden. Wir brachten Bericht über die Pest in London, erstattet von Bürgern der Stadt, die im Jahr 1665 zwischen Mai und November daran zugrunde gingen, von Gerd Hofmann. Es sprachen Gerhard Friedrich, Hans Ulrich, Michael Hark, Gerda Schöneich, Karl-Heinz König und andere. Regie Heinz von Kramer. Produktion Norddeutscher Rundfunk, Südwestfunk, Senderfreies Berlin, Saarländischer Rundfunk 1968.